Ja. München. 2011. 2011, Alter. Deluxe. Deluxe. Taste. Taste. Quacks. Quacks. Junkie. Junkie. X-Zero. X-Zero. Kanli. Kanli. Yeah. 90% der deutschen Rapper sind krasse Versager. Chillt beim Sozialamt wie dein besoffener Vater. In der Schule war ich nie tragbar. Sag mal, wieso heißt deine Mom Detlef und dein Vater Dagmar? Hören dem Song, wie ich auf dich Kasper scheiße, auf meine Art und Weise, Zeile für Zeile. Deine Freundin hat sich so krass in mich verliebt. Ich ficke sie besoffen, als wär ich Charlie Sheen. Crocs, Crocs steppt ans Mike und es wird dunkel für euch. Denn er funkelt und glänzt, deine Augen sind für euch. Heute wird abgerechnet, ich hab die Crew im Rücken. Und du weißt, das heißt für dich, du Fotze, los jetzt bücken. Salutier von mir, jetzt steht der Chef vor dir. Also spur lieber Junge, bevor ich dich kassier. Das ist die Apokalypse und ich läute sie ein. Und das letzte, was du siehst, wird mein Grinsen sein. Du willst mich ficken, Digga, doch du hast nur eine Scheide. Ich drück dir die Bars tief rein bis in die Eingeweide. Schneide dir ein Finger ab und du nennst dich Assassin. Nachbars reichen und ich seh die Fucker fliehen. Junge, ich bin dicht und werde dich gechillt töten. Du solltest dich zurückziehen wie Schildkröten. Ich bin der, der euch ohne bombt, selbst wenn ihr zu fünf kommt. Junkie hat mit deiner Freundin das, was nach der fünf kommt. Let me excuse myself, but this might sound freaking hard. I simply cannot hear another Gutenberg plagiat. So you really think we believe the shit you're telling? You will get the opposite effect, cause we will start getting what you see in the news about the forest civil war. It is just the beginning and spreads faster than my car. I don't need to tell you lies to fucking optimize my flow, cause my rap is more badass than Hitler's Kill-Ass Ratio. Ich bin sozial und stolz darauf, denn 20 aggressive Messerstecher kommen zu dir, du bist nicht allein. Ich brech dir deine beiden Beine, dann zerfleisch ich deine Eingeweide. Dann zieh ich mein Schwert aus der Scheide. Hey, Opfer, was bist du? Ich nehm dich aus wie ein Huhn. Tick-Tack on the clock, deine Zeit hier, die verschwindet. Wenn deine Mama dein Gras findet, Digga, komm und nimm dir dein Leben oder geh nach Hause, deine Mama bringt. Mal 17 Jahre alt, total durchgekleidet. Denkst du, deine Jungs, die holen dich raus, wenn wir dich zermalmen? Dabei bist du nur ein Kind, das nichts bringt. Immer große Fresse, aber nichts dahinter und sie stinkt. Denn du hast dir nie deine Zähne geputzt und ich find's hart ätzend, wenn du in dein Mic rein spuckst. Sowas wie dich, das hab ich noch nie gesehen. Dein dummes Gelaber wird nie ein Mensch verstehen. 2011, Alter, get Rockstar. Kommt mal klar, jetzt spaß das mal. Kali, yeah. Mixtape, get to Rockstar. Kommt noch dieses Jahr, get the Scheißer. Yeah. Fickt euch alle, ihr müsst mir gucken. Also, bestes Lied, Alter. Peace, man, wir Fotzen, wir sind raus, man. Haut da rein, Mann. Yeah.